Erster Amazia wurde König. Er war 25 Jahre alt. Er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan. Sie kam aus Jerusalem. Zweiter, er tat, was Gott gefiel. Aber sein Herz war nicht ganz bei Gott. Dritter, als er König war, tötete er seine Diener. Diese Männer hatten seinen Vater getötet. Vierter, er tötete aber nicht ihre Kinder. Das stand im Gesetz von Mose. Väter sterben nicht für Kinder. Kinder sterben nicht für Väter. Jeder stirbt nur für seine eigene Tat. Fünfter, Amazia rief alle Männer aus Juda und Benjamin. Er zählte sie. Es waren 300.000 starke Krieger. Sie trugen Speer und Schild. Sechster, er mietete auch 100.000 starke Männer aus Israel. Er zahlte 100 Talente Silber. Siebter, ein Mann Gottes kam zu ihm. Er sagte, König, das Herr aus Israel darf nicht mit dir gehen. Gott ist nicht mit Israel. Gott ist nicht mit den Leuten aus Ephraim. Achter, geh du allein in den Kampf. Sei mutig. Sonst kann Gott dich besiegen lassen. Neunter, Amazia fragte den Mann Gottes, was ist mit den 100 Talenten Silber? Ich habe sie dem Herr aus Israel gegeben. Der Mann Gottes sagte, Gott kann dir viel mehr geben. Zehnter, Amazia schickte das Heer aus Ephraim weg. Sie sollten nach Hause gehen. Die Männer wurden sehr wütend auf Juda. Sie gingen zornig nach Hause. Elfter, Amazia war mutig. Er führte sein Volk. Sie gingen ins Salztal. Dort besiegten sie 10.000 Männer aus Seir. Zwölfter, die Leute aus Juda nahmen 10.000 andere Männer gefangen. Sie brachten sie auf einen Felsen. Sie warfen sie vom Felsen. Alle starben. Dreizehnter, die Männer, die Amazia weggeschickt hatte, griffen Städte an. Sie gingen von Samaria bis Beth Horon. Sie töteten 3.000 Leute. Sie nahmen viel Beute mit. Vierzehnter, Amazia kam nach dem Sieg nach Hause. Er brachte die Götter von Seir mit. Er stellte sie auf. Er betete sie an. Er opferte ihnen Rauch. Fünfzehnter, Gott wurde sehr zornig auf Amazia. Er schickte einen Propheten zu ihm. Der Prophet sagte, warum betest du diese Götter an? Sie konnten ihr eigenes Volk nicht retten. Sechzehnter, als der Prophet sprach, sagte Amazia, wer hat dich zu meinem Berater gemacht? Hör auf, sonst schlage ich dich. Der Prophet hörte auf. Er sagte, Gott will dich zerstören. Du hast so gehandelt. Du willst nicht auf meinen Rat hören. Siebzehnter, König Amazia von Juda überlegte. Er schickte Boten zu König Jos von Israel. Er ließ sagen, komm, wir wollen kämpfen. Achtzehnter, König Jos von Israel schickte eine Antwort an Amazia. Eine Distel im Libanon sagte zu einer Zeder, gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau. Aber ein Tier im Libanon trat die Distel nieder. Neunzehnter, du denkst, ich habe die Edomiter besiegt. Dein Stolz macht dich groß. Bleib zu Hause. Warum willst du Unglück? Du könntest fallen. Juda könnte mit dir fallen. Zwanzigster, aber Amazia wollte nicht hören. Gott wollte sie in die Hand der Feinde geben. Sie hatten die Götter von Edom angebetet. 21. König Jos von Israel kam. Er und König Amazia von Juda kämpften. Sie kämpften in Beth-Semes in Juda. 22. Die Leute aus Juda wurden von Israel besiegt. Jeder floh nach Hause. 23. König Jos von Israel nahm König Amazia gefangen. Er nahm ihn in Beth-Semes gefangen. Er brachte ihn nach Jerusalem. Er machte ein Loch in die Mauer von Jerusalem. Es war 400 Ellen lang. 24. Er nahm alles Gold und Silber mit. Er nahm alle Dinge aus dem Tempel Gottes mit. Er nahm die Schätze aus dem Palast des Königs mit. Er nahm auch Geiseln mit. Dann kehrte er nach Samaria zurück. 25. Amazia, der König von Juda, lebte noch 15 Jahre. Das war nach dem Tod von Jos, dem König von Israel. 26. Die anderen Geschichten von Amazia stehen in einem Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda und Israel. 27. Amazia hatte Gott verlassen. Dann planten Leute in Jerusalem etwas gegen ihn. Er floh nach Lachis. Aber sie schickten Leute nach Lachis. Dort töteten sie ihn. 28. Sie legten ihn auf einen Wagen. Sie begruben ihn in Jerusalem. Er wurde bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben.